Mit Erfolg zu Startdeutsch. Übungsbuch. Startdeutsch 1. Hören, Teil 1. Gespräche hören. Beispiel. Oh, Sie sind aber groß. Das sind doch mindestens 1,95 Meter. Nein, so lang bin ich doch nicht. Aber mein Vater ist 1,98. Ich bin leider nur 1,91. Eins. Welche Zahl hören Sie? Kreuzen Sie an, A oder B? 1. 72. 2. 65. 3. 83. 4. 598. 5. 432. 6. 697. 7. 876. 8. 1.967. 9. 100.000. 10. 1.200.000. Zwei. Welche Zahl hören Sie nicht? Markieren Sie. 17. 90. 102 Kilogramm. 150. 345. 12. 31. 89 Meter. 564. 67. 3,5 Meter. 25. 450 Gramm. 57 Kilometer. 2980. 43 Millimeter. 4,5 Liter. 1005. 75%. 18. 81 Zentimeter. 3. Welche Jahreszahl hören Sie? Schreiben Sie. 1. Amerika wurde 1492 entdeckt. 2. Berlin ist seit 1990 wieder die Hauptstadt von Deutschland. 3. 1522 hat Luther die Bibel übersetzt. 4. 1789 war die Französische Revolution. 5. Das erste Auto gab es 1885. 6. 2000 hat ein neues Jahrtausend begonnen. 7. Im Winter 1974 war es sehr kalt. 8. Der Euro kam 2002. 9. Die Berliner Mauer ist 1989 gefallen. 10. Der erste Mensch ist 1968 auf dem Mond gelandet. 4. Was hören Sie? Kreuzen Sie an A, B oder C. Gespräch 1. Mensch, Rudi, was hast du denn da in der Tasche? Das sind ja mindestens 10 Kilo Orangen. Na, du weißt doch, Helena ist krank. Sie braucht Vitamine. Mit einem halben Pfund brauche ich erst gar nicht nach Hause zu kommen. Also bringe ich ihr einen 2-Kilo-Beutel mit. Gespräch 2. Yüksel, ich muss dich unbedingt heute Abend sehen. Es gibt Probleme. Warte mal, ich muss bis 6 arbeiten. Dann kann ich um 6:30 wieder hier sein. Geht es nicht schon um 6:15? Es ist sehr dringend. Tut mir leid, das geht wirklich nicht. Also gut, dann eben 6:30. Gespräch 3. Guten Abend, was kann ich für Sie tun? Ich brauche ein Zimmer für eine Nacht. Warten Sie, ich schaue mal. Also die 118 ist weg, die 215 ist frei und die 216 auch. Das ist allerdings ein Doppelzimmer. Nein, ich will ein Einzelzimmer. Gut, dann das Zimmer 215. Wie ist Ihr Name bitte? Gespräch 4. Ja, guten Tag, Frau Meier. Sie sehen ja toll aus. In den Wald wollen Sie doch wohl bestimmt nicht. Ach, wissen Sie, ich fahre doch jeden Dienstag in die Stadt. Hier im Dorf kann ich ja nicht alles bekommen. Da ist die Stadt schon besser. Da kann ich alles kaufen. Na dann, viel Spaß. Gespräch 5. Hallo, Herr Müller. So lange nicht gesehen. Das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Ja, bestimmt. Gut sehen Sie aus. Ach, so dick bin ich, viel zu dick. Größe 48 hatte ich früher und jetzt bin ich bei 54. Schrecklich. Na, so schlimm ist das doch nicht. Wir werden alle älter. Gespräch 6. Peter, bist du schon da? Ja, und ich war schon einkaufen. Hab auch alles bekommen. Die Sahne war sehr billig, aber der Salat war teuer. Und wo ist das Salz? Oh je, das habe ich vergessen. Gespräch 7. Was kostet denn der Mantel hier? Der hier, Größe 52. Ja, der gefällt mir gut. Da haben Sie Glück. Der kostet jetzt nur noch 129 Euro. Letzte Woche war er noch bei 149 Euro. Kann ich ihn mal anziehen? Gespräch 8. Andrea, jetzt fährt kein Bus mehr. Komm, wir bringen dich mit dem Auto nach Hause. Nee, lass mal. Ihr habt doch Bier getrunken. Ich nehme lieber ein Taxi. Wie du willst. Dann bis Montag. Gespräch 9. Du hast es gut. Du hast heute frei. Ach, ich habe aber viel zu tun. Zuerst der Kindergarten wegen unserem Tim. Da brauchst du nicht mehr hin. Da war ich gestern schon. Auch in der Schule. Ich hab doch eine tolle Frau. Da muss ich ja nur noch zum Zahnarzt. Du Armer. Gespräch 10. Kann ich Ihnen helfen? Gerne. Ich brauche einen neuen Kühlschrank. Ich war schon im 1. Stock. Da sind nur Spülen, aber keine Kühlschränke. Also hier im zweiten Stock gibt es die auch nicht. Warten Sie, die sind im dritten, bei den Elektrogeräten. Vielen Dank. Startdeutsch 1, Hören, Teil 2. Durchsagen und Ansagen hören. Beispiel. Liebe Fahrgäste, unser Zug muss leider warten. Bitte steigen Sie nicht aus. Ich wiederhole, bitte steigen Sie nicht aus. Wir fahren bald weiter. 4. Was sollen die Leute machen? Hören Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Durchsage 1. Bitte fahren Sie nach rechts und halten Sie auf dem Seitenstreifen an. Fahren Sie rechts ran und bleiben Sie dort stehen. Durchsage 2. Verehrte Kunden, es ist 20 Uhr. Das Kaufhaus Kunz schließt. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg. Durchsage 3. Liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wir landen in 10 Minuten in San Francisco. Bitte bleiben Sie nach der Ankunft noch auf Ihren Plätzen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Durchsage 4. Liebe Gäste, haben Sie nicht auch Lust auf einen Kaffee? Wir machen jetzt eine kleine Pause und treffen uns in einer halben Stunde wieder hier am Bus. Aber bitte nicht erst in einer Stunde. Bis dann. Durchsage 5. Liebe Festgäste, gratulieren wir unserem Franz zu seinem 60. Geburtstag, auf das er noch lange mit uns ist. Trinken wir auf sein Wohl. Prosit, lieber Franz. Startdeutsch 1. Hören, Teil 3. Nachrichten am Telefon hören. Beispiel. Hallo Peter, Maria hier. Du willst doch heute das Auto in die Werkstatt bringen. Die Schlüssel sind übrigens in meiner Hose von gestern. Die liegt neben dem Bett. Bis heute Abend. Küsschen. 1. Was hören Sie? Kreuzen Sie an A, B oder C. Nachricht 1. Hier ist Thomas. Leon, es ist jetzt 9 Uhr. Ich bin jetzt im Zug. Kannst du mich nachher am Bahnhof abholen? Ich komme um 11.13 Uhr an. Das wäre schön. Danke. Nachricht 2. Mensch, Christina, ich warte schon eine halbe Stunde auf dich. Wo bleibst du denn? Ich warte jetzt noch 10 Minuten, dann gehe ich. Ich muss noch so viel machen. Nachricht 3. Hier ist Carlo. Hallo, ihr Lieben. Ich bin gerade am Bahnhof und warte auf den Zug. Sagt mal, habt ihr Lust, morgen mit in den Zoo zu gehen? Das macht den Kindern sicher Spaß. Ruft mich heute Abend zu Hause an. Bis dann. Nachricht 4. Arbeitsamt Kassel, guten Tag. Unsere Leitungen sind augenblicklich leider alle besetzt. Wählen Sie bitte die 979790. Vielen Dank. Nachricht 5. Typisch Susanne, mal wieder nicht zu Hause. Ruf mich doch bitte gleich zurück. Es geht um morgen. Ich habe keine Lust, in die Disco zu gehen. Lass uns essen gehen. Beim Italiener bei mir um die Ecke. Was hältst du davon? Nachricht 6. Im Odeon sehen Sie heute den neuen Film von Christina Lind, Bitte nicht mit mir. Anfangszeiten 18 Uhr und 20 Uhr. Vorbestellungen bitte unter der Nummer 20 20 20. Nachricht 7. Guten Morgen, Herr Schnell. Wir haben es doch noch heute geschafft. Ihr Wagen ist repariert und kann heute Nachmittag ab 16 Uhr abgeholt werden. Auf Wiederhören. Nachricht 8. Hallo, mein lieber Mann. Ich war schon beim Arzt. Alles bestens. Dem Baby geht es gut und der zukünftigen Mutter auch. Lass uns nachher im China-Restaurant treffen. Ich habe entsetzlichen Hunger. Bis gleich. Nachricht 9. Praxis Dr. Wohl. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Wir sind von Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr für Sie da und von 14 bis 16 Uhr. Bitte denken Sie daran, am Freitag ist keine Sprechstunde. Vielen Dank. Nachricht 10. Hallo Wladimir, hier ist Janosch. Sag mal, wir haben uns so lange nicht gehört. Schlimm ist das. Was hältst du von einem Kaffee? Das Café Honigmond hat ganz leckeren Kuchen. Was ist? Hast du Lust? Dann ruf an. Startdeutsch 2. Hören Teil 1. Nachrichten am Telefon hören. Beispiel. Guten Morgen, Kevin. Hier ist Benno. Ich bin jetzt in Hannover. Der Anschlusszug hat etwa 50 Minuten Verspätung. Ich werde also erst so um 15.30 Uhr in Berlin sein. Ich rufe später nochmal an. 1. Hören Sie und setzen Sie die fehlende Information ein. Nachricht 1. Frau Krawatzki, Sie denken doch bitte an unsere Einladung. Meine Frau freut sich schon sehr. Wir erwarten Sie also gegen 20 Uhr in der Ernst-Müller-Straße 17. Ach, bevor ich's vergesse, bringen Sie doch bitte keine Blumen mit. Sie sind uns genug. Bis heute Abend also. Nachricht 2. Guten Tag, hier Frau Kaiser. Können Sie mich bitte wegen unserem Treffen zurückrufen? Meine Rufnummer ist 40 82 55. Vielen Dank. Nachricht 3. Guten Tag, Frau Schlüter. Hier ist das Reisebüro Transfer. Für den Flug am Dienstag nach London sind doch noch Plätze frei. Abflug in Frankfurt 16.10 Uhr, Ankunft in London 16.50 Uhr. Das Ticket könnten Sie morgen abholen. Auf Wiederhören. Nachricht 4. Praxis Dr. Bauer. Die Praxis ist jetzt geschlossen. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Auf Wiederhören. Nachricht 5. Dorner, Stadtbank. Guten Tag, Herr Caro. Bitte kommen Sie noch einmal bei uns vorbei. Es geht um Ihren Kredit für Ihr Auto. Auf dem Antrag fehlt Ihre Unterschrift. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Startdeutsch 2. Hören, Teil 2. Radio hören. Beispiel. Das war unser Liederabend. Nach den Nachrichten um 21 Uhr hören Sie unser Nachtkonzert mit Werken von Händel und Vivaldi.